stille Post, Karten und vorbei. Es fällt mir schwer, die angepinnten Kunstpostkarten abzunehmen, einzupacken und zu versorgen. Aber was für einen Sinn soll es haben, alle Wände damit zu bepflastern? Ausgelöst hat diese Manie der vor Jahrzehnten gesehene Film Les Carabiniers von Jean-Luc Godard 1962, in dem zwei Soldaten als einzige Kriegsbeute einen Koffer voller Ansichtskarten heimbringen und die vor ihren staunenden Gattinnen ausbreiten. Meine Postkarten sind meine Lebensbeute, meine Kunstsammlung. Es sind die Bilder, die während eines langen Lebens nicht verloren gingen. Würde ich sie in Alben oder Kisten versorgen, gerieten sie wohl bald in Vergessenheit. So vieles, was jetzt beim Räumen wieder auftaucht, war ganz weg und wurde nicht vermisst. Anschauen tut weh, die Zeichnungen, die Widmungen von Esther. Was sollte ich aber tun ohne das Bettlerpaar von Georges de Latour, ohne die Dame mit dem Einhorn, die schwarzen Madonnen, den Garten der Lüste, den Affen von Velázquez, ohne die Porträts von Meret Oppenheim, die Puppen von Hannah Höch? Wie würde ich verzagen ohne das Lumpengespenst von Paul Klee und die Mädchenmaske Mavna Pfo, die weibliche Ahnen verkörpert? Die bloße Aufzählung, eine Liste dieser Namen und Titel reicht. Ich kann sie vervollständigen zu meinem Musée Imaginaire. Alle seine Tableaus waren mir so lange vor Augen, darum kann ich sie erinnern, vor meinem inneren Auge in Gedankenspielen zu immer neuen Versammlungen aufrufen. Und wie Friederike Mayröcker über die Erfindung des Proems, einer Mischform aus Poesie und Prosa, schreibt, Zitat, bin ich so glücklich, dass ich das noch erfunden habe. Viele der Bilder, die ich von der Wand nehmen würde, wären sicher im Internet zu finden, sogar mit kulturhistorischem Hintergrund, auch problemlos mitteilbar, was großartig ist. Aber so kommen wir lebend nie wieder zusammen. Mit einigem Vergnügen in Gedanken an die entsorgenden Nachkommen bereite ich eine Vernissage vor, die erst nach meinem Tod stattfinden wird, wenn überhaupt. Wozu also aufheben? Es gibt die Sehnsucht nach einem bilderlosen Raum. Früher dachte ich, dass ich am Ende meines Lebens an irgendeinem Strand leben könnte, Muscheln und Treibholz sammeln würde. Alles Kitsch, nicht zu realisieren. Abgesehen davon, dass viele Strände mit Plastik übersät und für mich schwer erreichbar sind. Mein Sammeltrieb. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Dieses an sich raffen, nicht loslassen können. Wie peinlich. So wäre die selbstgestellte Aufgabe einer geordneten Hinterlassenschaft nur Vorwand. Vorwand für ein unablässiges Spiel mit verdorbener, vergeudeter Zeit, vergilbtem Ramsch. Ist das Selbstvergewisserung? Leider ist mir klar, dass ich bei aller schonungslosen Einsicht in das Problem doch nichts ändern werde. Vorerst wird nichts weggeschmissen, was auch nur von fern nur irgendwann auf Interesse stoßen könnte. Gewiss nicht von mir. Bei den verschnürten Geos und vielen Jahrgängen National Geographic unterm Bett zum Beispiel denke ich an meine Enkel, wie die, wenn sie Teenager sind, dort Tiere, Menschen, Landschaften entdecken könnten, die es dann vielleicht nicht mehr gibt. Geschichte. Was sind wir denn ohne Geschichte? Ein Rauch. Und die Wärme ging auch. Brecht, Erinnerung an Maria. Wie dieses Vorbei, einem Windstoß gleicht, sanft und heftig zugleich, der alles mit fortnimmt. Vorbei, das ist auch nur ein Mantra, unklar wie heilsam. Arjan Nuschkin, geboren 1939, die Prinzipalin des legendären Pariser Théâtre du Soleil, hat vor Jahren Uraufführung 27. Dezember 2006 ein Stück gemeinsam mit den SchauspielerInnen entwickelt, Les Éphémères, das aus einer Reihe von erinnerten Alltagsszenen besteht. Das Elternhaus wurde verkauft, ein Picknick mit den Großeltern am Strand, die jeweils auf kleinen, runden, fahrbaren Podesten gespielt wurden, jedes eine Welt für sich, realistisch ausgestattet und beleuchtet. Am Anfang und Ende von schattenhaften, schwarz gekleideten DarstellerInnen in den und aus dem verdunkelten Bühnenraum gerollt.